Philipp Banse und Ulf Burmeier. Baustellen der Nation. Was wir jetzt in Deutschland ändern müssen. Gelesen von Oliver Siebeck mit den Autoren. Hörbuch Hamburg Verlag 2023. Für Franka, Nora und Tim.